Wir wollen das heutige Thema Frühlingsragas etwas weiter vertiefen. Gibt es eine Art Regelwerk, in dem festgelegt wird, wie die Skalen und ihre Noten gespielt werden? Ragas per se stellen das Regelwerk dar. In den beiden Systemen der indischen Musik, Hindustani und Karnatak, werden die Unterscheidungen durch Hauptmerkmale festgelegt, den Sargam Syllables. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa. Es gibt viele Feinheiten, die einen Raga kennzeichnen und ihn von einem anderen unterscheiden lassen. Der Gebrauch der Mikrotöne, die subtile Unterscheidung in der Anordnung der Noten, das Weglassen einer dissonanten Note, das Verharren auf einer speziellen Note oder der sogenannte Slide, das Rutschen von einer Note zur nächsten, wie wir es als Glissando in der westlichen Kultur kennen. Ein Raga beinhaltet verschiedene Vorgänge, wie die Noten gespielt werden. Die Klassifikation, Jati eines Ragas, die Festlegung der Hauptmerkmale, Vadin Samvadi, aufsteigende und absteigende Skalen, Aroha und Avaroha und die typische Ornamentik und melodische Ausformulierung geben dem Raga seinen speziellen Charakter. Diese Hauptmerkmale werden in Beziehung zu dem Tempo gesetzt, in dem der Raga gespielt wird. Der rhythmische Zyklus, der als Tala bezeichnet wird, ist der zweitwichtigste Aspekt in der indisch-klassischen Musik. Die Melodie eines Ragas kann im Rhythmus eines bestimmten Talas gespielt werden. Wie schlägt sich dieses Regelwerk in dem Arrangement der Frühlingsragas nieder? Der Versuch, Ragas zu klassifizieren, ist ein nahezu unmögliches Unterfangen. Schon der indische König Nanjadeva von Mithila 1097 bis 1147 schrieb, die Verschiedenheit der Ragas ist unbegrenzt und ihre individuellen Eigenschaften sind kaum in Worte zu fassen. Aber einige wenige Charakteristika für die etwa mehr als 200 der bekanntesten Ragas, von denen ca. 70 oder gewöhnlich 80 gespielt werden, können wir den antiken Schriften entnehmen. Ragas müssen aus wenigstens 5 Noten bestehen. Sie enthalten die Tonika, also den Grundton Sa. Und mindestens entweder die 4. Stufe, Syllable Ma, oder die 5. Stufe, Syllable Pa. In der Raga-Skala können Noten erhöht oder erniedrigt werden. Es sind Re, Ga, Ma, Da oder Ni. Die am weitesten verbreitete Art, einen Raga zu beschreiben, sind die charakteristischen aufsteigenden, absteigenden Muster. Aroha, Avaroha. Wenn ein Raga alle 7 Noten in der aufsteigenden und absteigenden Skala enthält, werden sie nach dem Klassifikationsschema von Pandit, Vishnu, Narayan, Bhaktandes, einem renommierten Musikwissenschaftler Indiens, Sampurna oder Samporna, das heißt als vollständig genannt. Ragas mit 6 Noten als Shadav und die mit 5 als Audav oder Odava. Dazu etwas umfassender in einer der weiteren Sendungen. Es gibt auch eine Vielzahl von Ragas, in denen die Anzahl der Noten in der aufsteigenden und absteigenden Folge unterschiedlich sind und dabei eine oder mehrere Noten weggelassen werden, weniger häufig in den absteigenden Skalen. So auch bei den Frühlingsragas. In der Regel findet man die absteigende Skala, Avro, zu Beginn der Komposition eines Frühlingsragas. Die aufsteigende Form, Aro, folgt später. Das Notenmaterial des Basans ist als aufsteigende Skala Aro, Sa, Ga, Ma, Da, Ni, Sa im westlichen Notenbild C, E, F, A, H, C. Absteigend, Afro, wird gespielt Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Ga, Re, Sa. Im westlichen Notenmaterial C, H, A, G, F, E, D, C. Die Hauptmerkmale sind Sa als Vadi, das dem C entspricht, und als Samvadi das Syllabel Ma, der F-Note. Ragas dürfen nur zu einer bestimmten Jahres-, Tages- oder Nachtzeit gespielt werden. Der Frühlingsraga wird zwischen Februar bis Mai zu jeder Tages- oder Nachtzeit, in der sonstigen Jahreszeit zwischen 3 und 6 Uhr morgens gespielt. Typische Frühlingsragas sind der Raga Bilawal und Raga Basant. Bilawal bedeutet Vergnügen. Basant stammt aus dem Sanskritwort Vasant. In der indischen Mythologie bedeutet das Wort Frühling. Vasant, Geschlecht männlich, ist der Gott des Frühlings. Im indischen Verständnis bis heute die fruchtbare Zeit und Periode der Freude. Mit dem Raga Basant verbindet der indische Musiker die Vorstellung, durch sein Spiel die Blumen zum Blühen zu bringen. Als der einzige Frühlingsraga taucht in den heiligen Büchern Indiens der Raga Basant Hindol auf. Der Basant ist eine sehr alte Raga-Form, die bis ins 8. Jahrhundert zurückdatiert werden kann. Musikmeister wie Nanak, Amar Dash, Ram Dash, Arjan und Tek Bahadur komponierten Gedichte zu diesem Raga. Ein Frühlingsraga wird in einem langsamen Tempo gespielt. Seine sanfte Melodie beschreibt ein Bild von ruhiger Freude. Als letztes Stück dazu einen Ausschnitt aus einem Raga Basant Mukhari, der Chennai-Legende Ustad Bismillah Khan, zu finden auf Chennai Legend, Ustad Bismillah Khan and Party von 1995, veröffentlicht bei SCI, Super Cassettes Industries, All India Radio Archival Release.